Wie muss sich jeder Katholik dem Papst gegenüber verhalten? Jeder Katholik muss den Papst als Vater, Hirten und universalen Lehrer anerkennen und mit dem Geist, im Geist und im Herzen vereinigt sein. Die Frage alleine genügt, um den ganzen falschen Traditionalisten in die Wüste zu schicken, ein für alle Mal. Tun sie das oder tun sie es nicht? Die Sache der Bergoglio oder Ratzinger oder wer auch immer ist oder wäre Papst gewesen, die müssen sie ihn als ihren Vater, das sagen sie immer, ja, im falschen Vergleich dann, falschen Analogie des Vaters, als Vater im Glauben, ja, den Seelen den Glauben hervorbringt, der hält, als Hirten und universalen Lehrer anerkennen und mit ihm im Geist und im Herzen vereinigt sein. Nicht nur Lippenbekenntnis, das Unakum, im ersten Kanongebet, ist so viele Pius-Bruderschaftspriester und Ex-Pius-Bruderschaftspriester handhaben, die wir auch selber kennen, manche von denen, sondern wirklich im Geist und im Herzen vereinigt sein. Ich lese die Messe in Abhängigkeit, in Glaubenseinheit mit dem obersten Hirten. Ja, ist der Bergoglio ist der Franziskus, dann ist okay. Wenn nicht, dann musst du das anders überlegen, mit dem Unakum. Du kannst für ihn als Heretiker beten, für deine Bekehrung, das ist ein paar Zeilen weiter. Im Memento für die Lebenden, weil irgendwie lebt er ja doch, der Bergoglio. Leiblich wenigstens. Komm für seine Bekehrung beten, aber nicht Unakum. Weil, dann sitzt du komplett auf dem falschen Ast, theologisch sowieso, weil ja das ganze Tun der Kirche am Papst hängt, wenn der Papst da ist. Du darfst eigentlich nicht mal die Messe lesen. Und gleichzeitig sagst du, das ist ein Heretiker und so weiter. Das ist also schon sehr, sehr weit vom Schuss, wenn man es mal genau betrachtet. Aber es tut sich ja zum Glück praktisch keiner mehr an. Ist eh wurscht auch, wie man in Wien sagt. Jedem seine Wahrheit, soll jeder tun, was er will. Und wir kommen alle in den Himmel. Wenn es stimmen wird, ja. Schön, aber es stimmt halt nicht. Also muss man sich das ein bisschen genauer überlegen, Dinge genau unter die Lupe nehmen, was ja nicht so schwierig ist in Wirklichkeit, aber das ist halt das erste Mal den ganzen Krampf von sich abschütteln, diesen traditionalistischen Gedankencode und Dogmen. So ist es halt. Der Katholik muss im Geist und im Herzen mit dem Papst vereinigt sein. Geht nicht anders. Auch deswegen, die einzige katholische Lösung ist zu sagen, er ist nicht Papst, der Bergoglio. Der Ratzinger schon überhaupt nicht, der Obermodernist. Der Beste im ganzen 20. Jahrhundert. Einer der Konzilsväter, also war nicht Konzilsvater, aber Peritus und hat wenigstens für sich, dass er sich nicht geändert hat. Immer dasselbe gesagt, schon als junger Theologe beim Konzil und bis in sein hohes Alter bis heute. Soll nicht jemand kommen und sagen, das ist jetzt der Konservative oder was weiß ich. Herzliberal, herzprogressistisch in seiner Jugend. Nur die Zeitumstände haben sich halt geändert von denen, die sich heute noch für katholisch halten. Das Prisma ein bisschen verschoben, Spektrum. So wie in der Politik links und rechts. Das ist sehr relativ. Konservativ, progressiv. Kann man eben verschieden sehen. Jedenfalls genügt es nicht, konservativ zu sein, wirklich katholisch zu sein.